als Letzte werde ich es nicht überleben. Tödlich. Da ist sich aber jemand sicher. Ja, und weiter? Du bist hässlich. Ich hab nichts damit zu tun.